Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Wunderschönen guten Abend. Heute ist der 11.04.2021. Wir sind Radio A. Wenn das nicht der Fall ist, hört ihr eine Wiederholungssendung. Ansonsten könnt ihr uns live hören unter querfunk.de oder ihr hört uns ganz normal übers Radio unter 104,8 MHz. Ja, heute haben wir natürlich wieder ein regionales, überregionales Thema. Also beides, ein regionales und ein überregionales. Und wir haben noch ein bisschen, ist uns wichtig. Regional werden wir über die Abschlusskundgebung von der Woche gegen Rassismus berichten. Überregional geht es um ein Staudammprojekt, das jetzt nach 20 Jahren Widerstand abgeblasen wurde in Spanien. Und dann bei Ist uns wichtig haben wir uns gedacht, es ist ja bald wieder der 1. Mai und alle, hey, 1. Mai, Revolution. Da wollten wir auch mal kurz nochmal unsere Meinung dazu geben. Genau, das nur mal so in Kürze. Und dann habe ich euch noch ein paar Empfehlungen mitgebracht für die Lockdown-Langweiligkeit, damit die behoben ist. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los und vielleicht erstmal Musik. Erstmal Musik. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, wie der oder die geeignete Hörerin wahrscheinlich mitbekommen hat im letzten Monat, wollten wir ja eigentlich eine Live-Sendung am 13. März 2021 machen. Und zwar zu der damals Auftaktkundgebung von der Woche gegen Rassismus in Karlsruhe. Die wurde leider wegen schlechtem Wetter abgesagt. Wir wollten trotzdem die Sendung machen und hatten Leute gefragt vom Bündnis, die Kundgebung organisiert haben. Ja, leider hatten wir technische Schwierigkeiten und haben dann abgebrochen. Wir haben aber versprochen, dass wir es nachholen wollten. So wurde auch die Kundgebung nachgeholt, und zwar am 27. März, nur nicht mehr als Auftakt, sondern als Abschlusskundgebung der Woche gegen Rassismus in Karlsruhe, was ja ein Teil der internationalen Woche gegen Rassismus ist. Genau, die Kundgebung hat am 27.03., wie gesagt, um 14 Uhr am Marktplatz in Karlsruhe stattgefunden. Wir waren vor Ort und haben euch Eindrücke aufgezeichnet. Es gab viele Kulturbeiträge, von denen ihr jetzt im Folgenden einiges hören werdet. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit Dosenmusik und danach ein vorher aufgezeichnetes Gespräch mit einer Genossin vom Café Noir zum Thema Rassismus. Also erstmal viel Spaß mit Musik und dann mit dem Beitrag. Jesus is just alright with me. Jesus is just alright, oh yeah. Jesus is just alright with me. Jesus is just alright. Amen.

Menschen, aber es könnten auch mehr sein. Das Kullertaxi okay ist beim Grundplatz ein Space, wo die verschiedensten Leute zusammenkommen und Veranstaltungen organisieren, meistens im kulturellen Bereich, aber auf jeden Fall sehr inklusiv und sehr offen. Und ich finde es schade, dass wir das gerade natürlich nicht zusammen machen können, also kulturelle Veranstaltungen zusammen planen, da wir uns in dieser Situation befinden. Aber umso mehr sollten wir jetzt Kultur und die gesamte Kulturbranche dafür wertschätzen, was sie für einen enormen Beitrag dazu leistet, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben, in der Menschen zusammenkommen, um zusammen gemeinsam was zu schaffen in Form von Kultur, Musik, Kunst und so weiter. Und das, weil es ihnen Spaß macht. Kultur trägt maßgeblich in unserer Gesellschaft dazu bei, in einer Gemeinschaft zu leben, Debatten zu führen, und sie kann so viel auswirken. Und deshalb freue ich mich, dass wir uns im Orga-Team dafür entschieden haben, dass wir heute die Kundgebung auch dafür nutzen, um ein echt klasse Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Und deshalb wird es neben diesen ganzen krassen Redebeiträgen auch sehr viele schöne Kulturbeiträge geben. Genau, und den Beginn werden machen Sabrina, die ein Gedicht vortragen wird, beziehungsweise ein Poetry Slam. Ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Kommen Sie schon. Sabrina? Ja? Gedicht? Okay. Dann kommt gerade hierher. Und genau, dann noch T-Rex, MC Relax und Dialo. Ihr habt auch noch einen Auftritt hier stehen. Genau. Wir sind gleich soweit. Genau, an dieses Bild. Hallo, ich bin Sabrina, ich bin 27 Jahre alt, ich mache ab und zu Poetry Slam und habe euch einen Text mitgebracht und ich hoffe, gefällt euch. Wo fängt Rassismus an und wie weit kann er gehen? Ich selbst versuche es immer wieder zu verstehen, doch macht es mich oft sprachlos, wenn ich höre, dass Menschen bei Black Lives Matter Bewegungen anfangen zu rufen, All Lives Matter. Das finde ich dann taktlos. Uns ist allen bewusst, dass jedes Leben zählt, doch bei der BLM-Bewegung geht es darum, wie es um die POC-Community in der Welt steht. Und nein, keiner kann sich vorstellen, wie verletzend es ist, auf offener Straße immer wieder beleidigt zu werden und auf seine Hautfarbe reduziert zu werden. Ich selbst habe das bei meiner Freundin miterlebt, ihre Eltern aus Somalia, sie hier geboren, aufgewachsen. Man sieht, dass sie voll im Leben steht, aber nein, man wirft ihr vor, dass sie von unseren Steuergeldern lebt, dass sie Terrororganisationen angehört und gerne Ungläubige sterben sieht. Man kennt sie nicht, hat Vorurteile und macht sie dumm an, nur weil sie nicht in das Ideal passt, das man gerne hätte. Dabei ist sie wirklich eine Supernette. Es gibt aber so viele Facetten von Rassismus, die man nennen muss. Dennoch Homosexuelle sind aufgrund ihrer Ansicht betroffen. Auf offener Straße werden sie angeschrien und man wünscht ihnen den Tod. Und das nur, weil sie nicht ins eigene Schema passen. Doch dabei sollte man lieber denken, leben und leben lassen. Auch ausländische Menschen werden nicht verschont, denn sie nehmen einen den Job oder leben von Vaterstaat. Dass diese Menschen aber hart arbeiten und selbst Steuern zahlen, will man nicht sehen. Die sollen alle einfach zurück in ihre Länder gehen. Geflüchtete aus Kriegsgebieten sind ein Dorn im Auge, da sie alles hier bekommen und keinen Finger krumm machen. Sie sollen ja sogar hinter unserem Rücken über uns lachen. Man stelle sich nur mal vor, dass sie nicht aus freien Stücken geflüchtet sind. Die wollen nur das dicke Geld hier machen, die leben auf unsere Kosten die ganze Zeit. Doch keiner sieht, wie dieser Mensch innerlich nur noch weint, da vor seinen Augen die Familie ermordet wurde, auf bestialische Art. Wer überlebte, verlor im nächsten Atemzug ein Arm oder Bein, denn die Bomben konnten überall versteckt sein und gingen dann hoch, weil man nicht damit rechnete. Diese Bilder sind für immer eingebrannt in ihren Seelen. Die Schreie der Verstorbenen sie in ihren Träumen quälen. Die Flucht aus dem Elend in ein sicheres Land gerade so überlebt. Und nun beleidigt werden von Mitmenschen, da man Vorurteile hat. Genau diese Art von Rassismus habe ich so satt. Aber es gibt und wir müssen dagegen vorgehen. Denn wie Unschuldige sterben, wollen wir nicht mehr sehen. Wir sollten gerade jetzt einen gemeinsamen Weg gehen. Denn in erster Linie sind wir alle Mensch und das müssen alle endlich mal verstehen. Und vielen Dank für diese krassen, wichtigen Worte. Dankeschön. Im Folgenden hört ihr den Beitrag vom Netzwerk gegen Rechts auf der Kundgebung und danach ein, ja, spontanes Experiment. Ich fand's ganz lustig und abgefahren. Genau. Viel Spaß. Wenn ich euch und Sie so anspreche, dann ist das bereits Programm. Denn Mitmenschlichkeit und Menschenrechte für alle Menschen bestimmen heute unsere Veranstaltung. Ich möchte kurz drei Beispiele von rassistischer Demütigung schildern, die ich letztes Jahr an einem einzigen Nachmittag kurz hintereinander erlebt habe. Die dunkelhäutige Inhaberin eines Geschäfts erzählt mir, dass sie bei einem Auffahrunfall, den ein einheimischer Fahrer verursacht hatte, ohne Anhörung durch die Polizisten als Schuldige bezeichnet und angezeigt wurde. Kurz darauf in der Kaiserstraße, ein dunkelhäutiger Karlsruher, der rassistische Diskriminierung erlebt hat, aber lieber nicht weiter darüber sprechen möchte, erfreut ihn, dass sich mal jemand überhaupt dafür interessiert, wie es ihm damit geht. Und ein paar Minuten später, zwei junge Mütter aus dem Nahen Osten, die schon lange in Deutschland leben, sagen mir, dass sie stundenlang über derartige Erlebnisse berichten könnten, aber auch Angst haben, es könnte jemand erfahren. Als Mitglied im Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts, dem 60 öffentliche und zivilrechtliche Organisationen und Gruppen angehören, habe ich es auf der anderen Seite mit Gruppen und Organisationen zu tun, die ihren Hass, ihre Ablehnung und letztlich ihre Angst auf Menschen richten, die für sie als Fremde, Eindringlinge keinen Platz in unserer Gesellschaft haben sollen. Sie bekämpfen Menschen fremder Kulturen, nichtchristlicher Religionen sowie alle, die ihrem traditionellen Verständnis der Familien- und Geschlechterrollen nicht entsprechen. Die Liste der von ihnen Ausgegrenzten ist noch um vieles zu erweitern. Im Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts engagieren wir uns für Vielfalt und ein demokratisches Miteinander in unserer Stadt und wenden uns entschieden gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, gegen rechtsextreme und rechtspopulistische Hetze. Deswegen, liebe Mitmenschen, sage ich, keine rassistische Benachteiligung und Angriffe von Ordnungskräften oder Behörden gegenüber den betroffenen Menschen. Und im Blick auf die noch anstehenden Wahlen in diesem Jahr sage ich keine rechtspopulistischen und rassistischen Parteien in unsere Parlamente. Zum Schluss frage ich, ist es nicht politischer Rassismus, der sich aus der Mitte der konservativen Gesellschaft unseres Landes gegen Menschen und Gruppen richtet, die ideologisch weiter links stehen und sich für Menschlichkeit und Menschenrechte aller Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte engagieren und die sich gegen eine Gesinnung einsetzen, die vor, während und seit der Nazi-Herrschaft verhängnisvoll gewirkt hat. In diesem Sinn wünschen wir uns als Netzwerk Karlsruhe gegen Rechts eine loyale Berichterstattung durch die Medien. Danke. Bonjour. Ich mache jetzt spontan mit und ich komme mit einer spontanen, mehr oder weniger spontane Aktion. Und zwar, ich betreue geflüchtete Kinder. Und manchmal Kinder streiten sich untereinander. Und dann sage ich, du bist ein Kind, er ist ein Kind, sie ist ein Kind. Alle Kinder sind gut. Und irgendwann, weil es war ethnische, also Probleme wegen Herkunftsländer und so weiter, dann habe ich denen gesagt. Und dann habe ich mit denen gesungen. Und zwar, ich bin ein Mensch. Du bist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Wir sind alle Menschen. Wollt ihr mit singen? Ja. Hey. Wir sind, komm, Trommel. Das ist spontan. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Ich kann nicht singen, ne? Er ist ein Mensch, sie ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Wir sind alle Menschen. Alle klatschen. Und ihr könnt kommen. Wir sind ein Mensch. Er ist ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Wir sind alle Menschen. Habe ich auch Aktionen gemacht und ich habe das Publikum oder die Leute gefragt. Unter anderem, was braucht Karlsruhe für ein friedliches Zusammenleben? Ja, was braucht Karlsruhe? Die Plakate sind hier, ein paar Antworten sind hier. Ihr könnt sie angucken. Ich habe dort einen Stand. Und dann könnt ihr einfach blättern und guckt, ob ihr der Meinung seid, so wie die was geschrieben haben. Genau, heute komme ich mit einer anderen Frage. Übrigens, für ein friedliches Zusammenleben brauchen wir, was brauchen wir? Liebe. Aber eine Stadt ohne Rassismus. Wie können wir eine Stadt ohne Rassismus mal haben und dazu beitragen? Eine Stadt ohne Rassismus, aber mit Vielfalt. Deswegen hier unsere Flagge Vielfalt. Und jetzt, da sind Plakaten, die Kinder und Frauen, die in der Lehre angefertigt haben in verschiedenen Sprachen. Wie sind alle Menschen? Wir haben Arabisch, Russisch, Georgisch, Türkisch. Ich bitte euch, wenn ihr mitmachen wollt, ihr könnt dort am Stand einfach vorbeigehen und auf eure Sprache dann schreiben. Und jetzt freue ich mich. Komm mal nach hier. Mein Sohn Manar, den habe ich getroffen im Christbachhaus. Das ist euch ein Begriff, das ist eine Außenstelle. Und Manar ist mit uns zu einer Veranstaltung gegangen und hat über sein Rappen und seine Musikleidenschaft gesprochen, hat den Oberbürgermeister getroffen und der Oberbürgermeister hat ihn eingeladen, um mitzufeiern. Und ab dem Moment, Manar ist unser Rapper. Und war das? So, als abschließender Beitrag zu unserem Beitrag zur Kundgebung zur Woche gegen Rassismus ist jetzt Mal Elef. Er ist auf der Kundgebung aufgetreten. Viele von euch werden ihn kennen, von Eire Revolte zum Beispiel, aber wahrscheinlich auch von seinem regen Engagement in der antirassistischen, antifaschistischen Bewegung. Er unterstützt gerne Gruppen, Gruppierungen, die sich antifaschistisch, antirassistisch engagieren. War selbst, hat selbst bei einem Projekt gemacht, Rollis für Afrika. Dort wurden Rollstühle gesammelt und in Krankenhäuser in unterschiedlichen afrikanischen Staaten verteilt. Da sind sie selber runtergefahren, haben Container gemietet, Zeug eingepackt, hingefahren. Genau, also ein sehr engagierter Mensch. Genau. Und eigentlich wollten wir ein Interview mit ihm machen und hoffen, dass wir das nachholen können. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wieso brauchen wir noch Antirassismus? Und die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist eine andere. Und zwar, wieso brauchen wir Antifaschismus? Und um ehrlich zu sein, für mich als Deutsche ohne Nazi-Hintergrund ist es eigentlich klar, wieso wir Antifaschismus brauchen. Wir brauchen Antifaschismus, weil wir eine besondere Verantwortung in diesem Land haben, dass sich bestimmte Dinge nicht wiederholen und dass wir Haltung zeigen gegen jeden Faschismus. Aber vielleicht kann ich das auch gar nicht so gut rüberbringen, wie die nächste Person, die hier einen Auftritt haben wird, weil er sich schon seit Jahrzehnten gegen Faschismus einsetzt, für Antifaschismus und das in der Musikszene. Falls euch Irene Le Volte was sagt, dann wird euch auch Marie-DW was sagen. Danke, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung. Schön, mal wieder hier in Karlsruhe zu sein. Lange ist es her, aber ich komme immer wieder gerne hierher. Gerade vorhin auf dem Weg habe ich mich daran erinnert, als hier noch die Ex-Steffi stand. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ein wichtiges Zentrum gegen Faschismus, für Antifaschismus, für Freiräume. Und ich bin froh zu sehen, dass in Karlsruhe immer noch Menschen gibt, die aufstehen in diesen Zeiten und laut sind. Und meine Sprache ist die Musik, deswegen fange ich damit einfach gleich an. Ihr könnt gerne mitmachen für die, die den Song kennen. Die, die nicht kennen, der erste ist ganz einfach. Es wird dann immer schwerer. Aber beim ersten brauche ich nur ein lautes Ra. Gib mir ein lautes Ra. Right. Check this. Ra. Die Redaktion, weltweiter Widerstand gegen den Strom. Ra. Eskalation, Krieg den Palästen. La rebelión te la traemos a esta canción. Ra. La condición, todos unidos sin separación. Ra. En Cochicuá resistiremos por la libertad. Ra. La sociedad necesita de acceso a la libertad. No habrá ni la paz hospital, así limpia y manada. Tú crees que pasa, le estás en poder, se escucha en el urbano. Taos, schlimm, mein, und der ist ein Tau, mein, mit Alphabet, die Faust gewalt, bereit zu kämpfen. Dankeschön, Karl. dazu. Solaris ist das Montiel. Okay, wir machen gleich weiter. Ein bisschen Bewegung. I wanna be an ordinary, work in the city, making lots of money. I wanna be an ordinary girl. I wanna be an ordinary, rise through the ranks of the company, yeah. I wanna be an ordinary girl. Change my boots for a new power suit. Give a speech at the Women's Institute. I try to look cute and upset about food, and always watch my P's and Q's. Be successful, never fail. Get turned on by a furniture sale. An ordinary girl. I wanna be an ordinary. Fund my future security, yeah. I wanna be an ordinary girl. I wanna be an ordinary. Lunch with the girls and a flat in Surrey. I wanna be an ordinary girl. I change my boots for a new power suit. Give a speech at the Women's Institute. I try to look cute and obsess about food, and always watch my P's and Q's. Be successful, never fail. Get turned on by a furniture sale. An ordinary girl. Ordinary, ordinary girl. I wanna be an ordinary. Work in the city, making lots of money. I wanna be an ordinary girl. Change my boots for a new power suit. Give a speech at the Women's Institute. I'll try to look cute and obsess about food, and always watch my P's and Q's. No late nights, no rock and roll. An easy life without a soul. Ordinary girl. Ordinary. Ordinary girl. Mwah, darling. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Heute hört ihr im überregionalen Teil ein Interview, das wir geführt haben auf unserer aktuellen Reise nach Spanien. Wir befinden uns in den Pyrenäen im Gallegotal und ich spreche mit Alex aus Agüero. Das liegt am Gallego und es geht um ein Staudammprojekt, gegen das hier die letzten 20 Jahre protestiert wurde und das mittlerweile erfolgreich verhindert ist. Es wird nicht gebaut. Viel Spaß beim Hören. Das Interview wurde auf Englisch aufgezeichnet. Welcome to the Radio A Show. Maybe you listen the part on the Bad News Radio podcast. I'm speaking with Alejandro, Alex from Aragon. He's living in Agüero, which is close to the Gallego River. Hi, Alex. Hi. And we will talk a little bit about the dam project on the Gallego River, which was stopped now after, as I know, after nearly 20 years of protesting. And I remember the project when I was first time in the Gallego area 6 years ago. It was a lot of sentence written to the street and like graffitis and signs against the dam project. And already there is one big dam in the Gallego, but we will talk about later. And the topic is interesting in a view of radical environmental activism, because the big dams are a big problem, get a big problem for the environment and for the climate and for the whole environmental growth and how it's developed, because they produce a lot of methane, like a bad gas, which is much more worse than CO2, because many plants get rotten in the lakes, and the lakes are like dead water this is for the environment. And the other bad side, I think we will hear something from Alex from the Galego situation, that people get violently moved out of their places. Many people lose their possibility to work and stuff like that. And yes, we have this special case, the Galego River in the Aragon area. And about this one, about this bad dam project, we will talk today. The fight against this project is very beautiful, I think. The working group of the people is amazing. In this case, it's a Spaniard type of construction of all. It's only a fucking business. Mm-hmm. I think that is the big problem. And the ecological problem, but the business for me is a big problem. The type of dam is not too bigger. It's a little dam with a fixed lip, and it works with 80 cubics. It's not too much water, but the problem is the bad project. The dam will be collapsed, and the problems be increased. It's been a big dam for this, and it's a business for the rich people, and that is the problem. So I think the big problem. So the people of the valley don't have any positive outcome of the dam project. They will lose some water in the valley, as I understand, a lot of water, because I heard it's a crazy dam project because of what they use the water for. It's a bit like not for electricity. Can you tell something about the idea, what they plan to do with this collected water? Yeah, it's for growing plants in the desert, more or less. So the idea was to bring the water away from the Galego River to... Yeah. Another thing is the agriculture people will be paid for the water. Wow. This is fucking crazy. It's fucking a good business. So somebody is building the dam and selling the water of the river afterwards to the farmers. Yeah. Wow. Okay. Yeah. This is paying. And which kind of people or company plan to do this? Like a concrete company or like a state company? This is a good question. This is an institution. It's born in the Second Republic. This is the mafia of the socialists in Spain. They give like a present this power of the property of the river, these people, like a present for her friends. Ah, it's always the same. And they control the river. It's not a company. It's a... Do you understand? This is a... Yes, kind of an association. A present for the friends of these fucking thieves. Okay. Thieves. Yes. Yeah. So they privatized, you can say they gave the rights of the river to private persons. As a present for friends. The people in power gave their friends rights to block rivers, to change, to sell the water. Yeah. Crazy. And this is before Franco. Before Franco it happened. Because, sometimes we talk about, Franco was bad. It's a real thing, but before Franco, it happens. As well, bad things happened before, I can imagine. Yeah. And what is the dam? What would the dam project mean? Because who was the protesters? 20 years of protests is a long time, but who was the people who organized themselves to protest against the dam? For what reason or how we do it? Yeah, what reason and which people, from the valley, maybe from the cities, like environmental activists, or who was coming to protest? In the first time, the people who lives near to the dam, because two towns will be flooded by this dam. Mm-hmm. Not a big towns, but there are people living here. And the reason is stupid. You lose your house for a stupid reason, stupid business. This is a big problem. And lose a lot of biodiversity and lose a good economical strat. The tourism here give money for a lot of families here. More or less 25 families live here around this country. And if you cross the information, you see that in Aragon or in a lot of rural towns, the population goes down. Yeah, the population is bigger here. But for the situation of the river and the tourism, in this case, go up the population. It's crazy. Ah, okay. When people study the information and see, oh, in Murillo the population grow. What happens here? And it's a good thing. We are fighting against the capitalism and the city life. And we see it in this life in dangerous, this project. Okay, it's very interesting. So people are maybe the group, a group of more young and come back to the more like rural life or maybe outside of the cities and as a part of struggle against the capitalism system, and projects like this kill the possibilities. Yeah. Because it's very interesting that the population grows close to the river. People come, so river is life or gives possibilities to create an income and to find a way to, you know, live. Yeah, for sure. Yeah, and it's beautiful, I think that. Very beautiful. So and more people has the possibility to live from the river than there is a dam from like oligarchs or kind of mafia structure. Because yeah, this is the idea. What does happen in 20 years of protests? Why the project now? You told me before the interview, well, the project is stopped. But how could this happen? Well, some associations born for fighting against this mafia, and he did a catalog of animal and plant spaces. We do hiking, a lot of routes for hiking, and give more weight than all to be relationated with the river. This is the first way, and pay for lawyers for do a legal line to fight and bring this protest to Europe courts and do something by this legal way. And something beautiful is the historic thing. A moment, I need to read it. This association recover historic sense, and it's named the Navatas. The Navatas was the method used by the ancient woodcutters to lower the firewood using the river as a mean of transport. All years, one day of the year, they do this activity. It's a representation of this. And with this kind of things, we save the river, I think. Showing the historic way, going the legal way, showing what activities can be done more. Yeah. Showing that more people have an income from the river when the river is free flowing and not blocked by a dam of strangers. Okay, so you fight on many different levels, you know, like the legal level, the direct action level, the level to connect, get organized, bring people to the area. Wow. It sounds very, and it's beautiful to hear that that after 20 years it's like not anymore on the table for now. Yeah. This is big success, I think. Yeah, and currently the Gallego River is still alive. What would you give as like powerful information to others? You know, there is in Spain, in the Alps, in everywhere in the world, you know, like in Ecuador, in Chile, and many people are affected, and mostly the people close to the river are very sick. What kind of powerful sentence you can give to them? What could they do? It's difficult, I think, because in this case, when I arrive here, the project is alive. And I see that the people is very connected and very strong. And I don't know if it depends of the type of people, of the towns. I don't know, but the most important is life, is that you live this idea. Because in this case, my life is the river. I don't see anything. It's more easy to you for the fight. If you live that ideas, I think is... Because then you're strongly connected to the thing, huh? And you're able to get really angry if somebody touches it. Yeah. Okay, but... And for all, be connected for all aspects of your life. It's a good thing to help. So what plans do you have with your friends for the Galego in the next years, maybe to grow it in another direction, the area? We are working in Bain, a club, a canoeing club, fixing more population here, show the river for more people. And what is the river? Okay, that sounds really nice. So when I connect everything together, to me, it sounds like you won the fight with organization of kind, get together, like live the river life together, grow ideas. Yeah. Step by step. Step by step, yeah. And stay together and stay, you told me, as you entered the area, the people were close together and strong, like well organized and good in connection in the not so much people, but they are strong in the solidarity and fight for the river. Yeah, and it is amazing. And it's crazy because all the people are different, because I'm Galician, other from Basque Country, from all the places in Spain. But here, all we are connected. It's beautiful. Sounds really good. Okay, so if we send the interview maybe all over the world, what would you say to people? Come to the area or stay away? It's too, it's not good when come too much. It's a beautiful and magical place. I'm not for the business, for me, but... Yeah, I think that is a good place and a so much place. A lot of forest. It's a good place to visit. The Pyrenees is near. Okay. I have too much beds in my house. We are all invited. Okay, so is there a kind of possibility? Has the association who fights against the dam something like internet blog, or where can people get more information if they want? The association, the most powerful association now is the Coordinadora of Biscarroes. And they offer not too much things because the project is a little bit stopped. But they offer popular activities, popular hikings, popular descents of the river. Now the power goes from, I think, from the companies and the rest of people that live by the river. Okay, so with this lifestyle. But is there something like a archive for the historical people who wants to see, can understand the history of the fight, maybe? Yeah, more or less. I was searching, but not too much information. And in the website of the association, you can read, but not too much. Yeah, it's a work for the future, I think. It's interesting. Okay, for the people who are interested in more information about the dam things, not only on the Galego, there is the Balkan River Defense River Roots Network, where people can find many informations about dam projects and why they are bad, especially the big dams. Alex, from my side so far, I thank you very much about the informations and... Yeah, of course. A pleasure. That's it for the moment? Well, more or less. Okay. So you have listened to the interview with Alex from Aguero, which is close to the Galego River in northern Spain, in Aragon. So visit the village, visit the people. There was a big dam project planned to bring water to the desert areas. And it's stopped after 20 years of protesting. We are very happy about that. Very successful fight. And we wish all the best to the people in the area. We spoke on the 10th of April, 2021. Yeah! Aufstehen! Aufstehen! Es ist wichtig! Ist uns wichtig! Ist uns wichtig! Aufstehen! Ist uns wichtig! Ja, ihr wisst es, wie jedes Jahr ist es immer wieder soweit. Es grüßt das alljährliche Ritual der 1. Mai. Wo es bei einem nur um Saufen und Bollerwagen ziehen geht, ist es bei den anderen der politischste Tag des Jahres. Ja, und es ist natürlich zu erwähnen, dass es der 2. 1. Mai in der Corona-Pandemie ist, was es natürlich auch wieder spannend macht und auch zu einigen Diskussionen anregt, inwieweit politischer Aktivismus, inwieweit oder Widerstand gegen die herrschende Ordnung und Ungerechtigkeiten, inwieweit da ein Widerspruch zu der Pandemiebekämpfung besteht. Also auf der einen Seite Rücksicht auf andere Menschen und versuchen, so wenig Leute wie möglich in Gefahr zu bringen, aber die Notwendigkeit, sich gegen herrschende Zustände zu wehren. Denn die Politik läuft ja weiter und die Wirtschaft ja auch und es werden Beschlüsse getroffen. Genau. Aber ich bin ja froh, dass seit dem Anfang der Pandemie Schritt für Schritt die linke, radikale Linke bzw. antiautoritäre Linke und anarchistische Szene, Bewegung, wie auch immer, es geschafft hat, jetzt wenigstens ansatzweise neue Strategien auszuprobieren. Wir als Anarchisten sind ja am 1. Mai eigentlich immer ein bisschen enttäuscht, dass die Geschichte des 1. Mai, die eigentlich unsere Geschichte und unser Kampftag ist, immer ein bisschen in den Hintergrund geratet. Und deswegen wollen wir euch auch heute wieder euch ein bisschen das näher bringen, was die Vergangenheit des 1. Mai ist. Das Ganze hat angefangen im 19. Jahrhundert, mit der Situation der ArbeiterInnen in den USA. Genau, bei dem, was wir euch jetzt erzählen, orientieren wir uns ein bisschen an den Text aus dem Jahre 2007 im Rahmen der Mobilisierung zum anarchistischen Block der 1. Mai-Demonstration in Straßburg, den auch die libertäre Gruppe 2014 noch einmal hervorgeholt hat. Also nur zur Information, ihr könnt denn zum Beispiel auch auf der Seite der nicht mehr existierenden libertären Gruppe nachlesen, wenn ihr dann sucht unter 1. Mai. Im 19. Jahrhundert wurde gekämpft für den 8-Stunden-Tag, den wir heute immer noch so fortsetzen und der aber auch immer wieder ins Wanken gerät. Also gerade wenn es darum geht, ob jetzt Geschäfte auch sonntags aufhaben sollen, ist es ein klarer Punkt, wo man irgendwie sagt, dieser 8-Stunden-Tag und vor allem auch nur diese 5-Tage-Woche ist ein hohes Gut, das man beibehalten sollte. Genau. Also was daraus spricht, ist, dass einmal erkämpft Rechte ja auch immer unter Beschuss stehen können in einem kapitalistischen System. Und im Zweifel werden auch mal gerne erkämpfte Rechte zurückgenommen oder aufgeweicht. Wenn wir bei der Geschichte bleiben, der Kampf um den 8-Stunden-Tag durch heute, also zumindest in Deutschland, fast nicht mehr mögliche kämpferische Streiks gegen Repression von Polizei und Armee sowie privaten Sicherheitskräfte durchgesetzt werden musste. Und zwar hat sich das dann, also bevor sich der 1. Mai etabliert hat, ziemlich viel in Chicago abgespielt. Also den 1. Mai, den wir heute kennen, ist auf eine Geschichte in Chicago zurückzuführen, was sich im Frühjahr 1886 zugetragen hat. Also da war der Höhepunkt am 1. Mai 1886. Ja, der 1. Mai 1886, Haymarket Riot und die Folgen. Hier lese ich euch gerade vor, weil es da einige Punkte gibt, die ich sonst vielleicht vergessen könnte. Am 1. Mai streiken allein in Chicago 40.000 ArbeiterInnen für den 8-Stunden-Tag. 80.000 Menschen gingen für diese Forderung auf die Straße. Vor der McCormick Landmaschinenfabrik kam es am 3. Mai zu einer Auseinandersetzung zwischen Streikenden und StreikbrecherInnen. Bei dem anschließenden Polizeieinsatz wurden mehrere ArbeiterInnen getötet und unzählige verletzt. Als Reaktion darauf riefen die AnarchistInnen für den folgenden Abend zu einer Protestkundgebung auf dem Haymarket auf. Es versammelten sich über 2000 Menschen friedlich. Kurz vor der Auflösung der Kundgebung wurden die verbliebenen 300 DemonstrantInnen ohne erkennbaren Grund von 200 Polizisten angegriffen. Bei der folgenden Auseinandersetzung detonierte in der Reihen der Polizei eine Bombe. Ein Polizist stirbt sofort, weitere sechs erliegen den folgenden Wochen ihren Verletzungen. Unklar bleibt, ob sie die Bombe oder, verschiedene Quellen behaupten, durch ihre wild in die Menge schießenden Kollegen verletzt wurden. Ja, daraufhin gab es dann eine große Repressionswelle, vor allem gegen Anarchisten und AnarchistInnen und Hausdurchsuchungen. Ja, die Repressionswelle hat sich insofern ausgewirkt, dass es große Hausdurchsuchungen gab. Es wurde versucht, Anarchisten eine Verschwörung unterzujubeln, indem selbst angelegte Waffenlager der Polizei angeblich aufgedeckt wurden. Und dann hieß es ja, die Anarchisten haben hier Waffen versteckt, die versuchen, die Revolution vom Zaun zu brechen. Und in den Zeitungen gab es auch so mehrere Verschwörungsberichte und niederträchtige Artikel, die Anarchisten des Mordes anklagen und genau die als reine Chaosstifter darstellen. Genau. Ich meine, was den Prozess allgemeiner zu sagen, darüber zu sagen wäre, ist, ich würde mir mit einem Zitat anfangen, das wirklich so in dem Prozess von der Staatsanwaltschaft, von der Chicagoer Staatsanwaltschaft angeführt wurde. Das Gesetz klagt die Anarchie an. Diese Männer wurden anstelle von Tausenden vor Gericht gestellt. Nicht etwa, weil sie Schuldiger sind, sondern weil sie deren Anführer waren. Gentlemen, statuiert ein Exempel an ihnen, hängt sie. Nur so retten wir unsere Institution, unsere Gesellschaftsordnung. Das zeigt schon die Voreingenommenen, die Geschworenen und die Staatsanwalt war. Es wurden Zeugen bestochen und fehlende Beweise durch Hetze der Presse überbrückt sozusagen. Im Endeffekt kann gesagt werden, dass ein Schauprozess geführt wurde, in dem einfach die Anarchisten als die Sündenböcke dargestellt wurden und wurden alle zum Tode verurteilt. Ein 23-Jähriger kam dem Henker zuvor und brachte sich in der Gefängniszelle um. Am 11. November 1887 werden 4 weitere erhängt. Zwei konnten durch Gnadengesuche an den Government eine Umwandlung des Todesurteils in eine langjährige Haftstrafe erreichen. Aus diesem ganzen Prozess hat sich eine starke Solidaritätsbewegung international in der ArbeiterInnen Bewegung entwickelt, sodass im Jahr 1889 der 1. Mai in Verbindung mit einer Debatte über einen Generalstreik in Paris zum Internationalen Kampftag der ArbeiterInnen erklärt worden ist. Leider hat trotzdem die anarchistische Bewegung in den USA danach ziemlich an Bedeutung verloren und Anarchie wird seitdem weltweit in der Öffentlichkeit mit Gewalt und Chaos in Verbindung gebracht. Springt, die Wahrheit, was ins Auge springt, sind deine Beine fest verbunden. Im Jahr 1893 wurde der Prozess offiziell zum Justizmord erklärt und die drei noch Inhaftierten freigelassen. Jetzt nochmal ein Zitat. Der Anarchismus bedeutet nicht Blutvergießen, bedeutet nicht Räuberei, Brandstiftung und so weiter. Diese Ungeheuerlichkeiten sind vielmehr charakteristische Züge des Kapitalismus. Anarchismus und Sozialismus bedeuten Friede und Ruhe für alle. August Spieß aus seiner Anklage der Angeklagten. Wenn wir das jetzt aus der Gegenwart betrachten, was hat sich verändert und was nicht, es kann schon gesagt werden, dass die ArbeiterInnenbewegung gerade im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts schon einige Errungenschaften wie das Streikrecht oder den 8-Stunden-Tag, soziale Absicherung und so weiter erkämpft hat. Seitdem hat sich das aber so entwickelt, dass die kapitalistische Realität kaum noch in Frage gestellt wird am 1. Mai. Gerade durch die Sozialpartnerschaft der Gewerkschaften hat es seinen revolutionären Geist verloren und es wird eigentlich nur noch um, wenn überhaupt, leichte Verbesserungen gekämpft, die eigentlichen Ursachen der Probleme in unserer Welt kaum noch angreifen. Ja, oft werden nur Symptome bekämpft, das eigentliche Problem an der Wurzel gepackt. Der Kapitalismus und das kapitalistische System. Wir würden aber trotzdem sagen, dass genauso wie zu Beginn des 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter es um eine Umsetzung einer Utopie gehen sollte, also dass gestritten werden sollte, wie wollen wir leben. Und ich würde sagen, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass wir in einer Welt leben wollen ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Da sollten wir halt gerade nicht darauf hoffen, dass uns die etablierten Gewerkschaften oder Parteien uns dazu führen können, sondern dass es nur durch die Motivation, sich selbst zu organisieren und widerständige Netzwerke aufzubauen, gehen kann. Also sprich, dass eine Utopie, die uns weg von einer kapitalistischen Unterdrückung bringen soll, nur basisorientiert sein kann. Also den Zwang des Arbeitenmüssens bekämpft. Also genau. Klar wird es immer Arbeit geben, aber die Frage ist, ob das eine kapitalistische Arbeit ist oder eine Arbeit am Menschen und der Bewegung. Und auch, was dabei auch wichtig ist, was auch in Karlsruhe immer probiert wurde, Nischenkämpfe zusammenzuführen. Also um auch so dieser Nebenwiderspruch-Gedanke loszuwerden. Also klar, der Kapitalismus durchzieht alle unsere Lebensbereiche. Trotzdem ist es wichtig, Kämpfe zu führen gegen Rassismus, gegen das Patriarchat. Und das ist genauso wichtig und ist nicht alleine durch die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu erklären und auch nicht alleine durch die Überwindung des kapitalistischen bürgerlichen Systems. Also allein dadurch wird auch das Patriarchat oder die rassistische Gesellschaft nicht einfach so automatisch verschwinden. Genauso wie Umweltzerstörung ist auch in einem nicht kapitalistischen System möglich. Ja, was wird dieses Jahr stattfinden. Also in Karlsruhe ist das alles noch nicht so ganz klar, also unseres Wissens. Im Internet findet man gerade noch nichts, aber es gibt natürlich Gerüchte. Also der DGB will auf jeden Fall was machen, wo sich bestimmt auch wieder Menschen aus der radikalen Linken anschließen werden, um eine radikalere Kritik am System oder eine radikalere Forderung zu stellen. Man weiß es nicht, ist ja auch schwierig, Corona-Zeiten und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem sagen, es ist natürlich trotzdem wichtig, am 1. Mai wenigstens das Fähnchen in den Wind zu halten. Inwieweit wirklich daraus Kämpfe entstehen werden, bleibt abzuwarten. Ich glaube, dafür ist so ein einmaliges Ereignis wie der 1. Mai nicht unbedingt das beste Mittel, aber zumindest wäre es mal am Anfang, wenn sich auch in Karlsruhe am 1. Mai mal wieder eine starke linke bzw. anarchistische Position zum Wort melden würde. Ja, ich meine, Themen gibt es ja genug. Also gerade die Pflege ist ja mehr als sonst irgendwie am Rumkotzen und irgendwie angepisst von den Arbeitsbedingungen und dass sie quasi ausbaden dürfen, was die Politik gerade einfach nicht geschissen bekommt. Und genau, ja, Themen gibt es eigentlich immer genug und oft wird auf die Solidarität sich bezogen, aber die Frage ist, was ist damit gemeint und wie sieht die Solidarität aus? Genau, so bleibt uns zum jetzigen Stand erstmal einfach nur zu sagen, achtet auf Ankündigungen in Karlsruhe. In anderen Städten sind schon Sachen geplant, aber in Karlsruhe ist es gerade noch so ein bisschen. Ich denke, es wird demnächst Ankündigung geben. Genau, wir wünschen auf jeden Fall allen MitstreiterInnen einen schönen ersten und kämpferischen 1. Mai. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters, the lights are skew. Now with a bandit, stop on the hill. Open your windows, open your doors. Open your mind to a freedom of thought. Viva the revolution. At the carnival, celebrate the victory now. Drink the wine from the rich man's cask. This revolution won't be the last. Viva the revolution. Viva the revolution. Viva the revolution. Viva the Ich dachte, ich gebe euch noch ein bisschen was auf den Weg. Wenn ihr mal wieder Langeweile habt und nicht wisst, was mit euch anzufangen, dann hätte ich da ein paar Empfehlungen, wie ihr eure Zeit damit verbringen könnt. Und zwar sind es sowohl Filme als auch Podcasts, eigentlich hauptsächlich Podcasts, aber auch ein paar Buchempfehlungen. Zum einen ist da das Buch Anarchie von Horst Stohwasser, ist auch ein bisschen dicker, da seid ihr ein bisschen länger beschäftigt damit. Ein sehr interessanter Anarchist, der auch viel Praxiserfahrung hat und nicht nur drüber reden kann, sondern auch aus der Praxis berichtet. Auf jeden Fall sehr interessant zu lesen. Dann habe ich einen Podcast zu empfehlen, der heißt Feminism on Air, weil, wie der Name schon sagt, ein feministischer Podcast. Ist auch vor allem dem geschuldet, dass ich mich gerade mehr mit Feminismus und Sexismus beschäftige. Ich kann euch mal kurz hier den Text dazu vorlesen. Männlichkeit in der Linken. Das Feature. Es muss nicht lange diskutiert werden. Selbstverständlich positionieren sich linke Männer Sternchen energisch gegen Sexismus, sexualisierte Gewalt und Diskriminierung von Flint-Personen. Gleichzeitig grenzen sie sich für gewöhnlich oft mühelos und entschlossen von jenen Männern ab, die der Feminismus meint. Im Feature werden Männlichkeit und Alltagssexismus aufgedeckt, angesprochen, reflektiert. Nur weil männliche Rollenverhalten im linkspolitischen Kontext passiert, büßt es noch lange keine Wirkmächtigkeit ein. Trotz klarer antisexistischer Bekenntnisse werden Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern täglich reproduziert, auch in der Linken. An dieser Stelle setzen wir an und fragen nach, wie und warum wir Männlichkeit und Macht unbewusst reproduzieren und wie man, also in Klammermann, das aufbrechen, gesellschaftspolitisch und persönlich biografisch. Dann habe ich eine Filmempfehlung. Der Film heißt Suffragette, Taten statt Worte. Es geht da um das Wahlrecht der Frauen und wie sie angefangen haben, dafür zu kämpfen. Sehr interessanter Film. Ich habe den tatsächlich selbst erst gestern gesehen und kann den sehr empfehlen. Kann man leider bisher nicht umsonst angucken, aber man kriegt den irgendwie auch schon für kleines Geld. Dann was weiteres, was auch geldfrei ist, und zwar das linksdrehende Radio. Das läuft bei Radio Blau, also hier Leipziger Gegend. Ist sehr interessant. Hier lese ich euch auch kurz die Selbstbeschreibung vor. LDR kommentiert und hinterfragt gesellschaftspolitische Ereignisse und gibt kulturellen Beiträgen jenseits des alltäglichen Mainstream einen Platz. Politik und Kultur in Mittel- und Osteuropa, so wie das früher mal, sogenannte digitale Zeitalter, sind immer wiederkehrende thematische Schwerpunkte. Genau, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Finde ich auch immer eine sehr lustige Sendung. Geht auch irgendwie so eine Stunde, glaube ich, ungefähr. Eine Stunde bis zwei, also wie diese Radiosendung hier auch. Dann gäbe es als nächstes den Lila-Podcast. Der wird auch von verschiedenen FeministInnen gehalten. Und hier lese ich auch euch kurz vor, was sie über sich selbst schreiben. Jeden zweiten Donnerstag nehmen wir das Weltgeschehen in die feministische Mangel und fragen uns, was passiert da gerade? Geht das noch besser oder kann das weg? Denn feministische Baustellen gibt es noch viele. Familienministerin ein Erziehungsgeld einführt, im Netz über Alltagssexismus diskutiert wird, eine Top-Managerin über das Leben als Top-Managerin schreibt oder die neueste Magersucht-Statistik Tränen in die Augen treibt. All das, der Alltag, das Besondere, der Wahnsinn und unsere Themen für eine knappe Stunde vor dem Mikrofon. Dann gibt es noch eine Empfehlung von Radio 1 vom RBB. Die haben gibt es auch einen Film davon, beziehungsweise ist kein Film, sondern eine Serie, die Babylon Berlin heißt und die beschreibt den Herbst 1929 über Berlin und vor allem auch auf zwei Personen bezogen. Einmal auf die Schauspielerin Marlene Dietrich und noch über den Lebenslauf von Alfred Hugenberg. Wer dann immer noch nicht genug hat, der kann die Anachronistin auch einen Podcast hören. Es geht auch um die Vergangenheit in dem Fall und zwar um die Familiengeschichte. Und zwar um die jüdische Vergangenheit von ihren Eltern bzw. Großeltern. Sehr bewegender Podcast, kann ich auch wärmsten empfehlen. Den findet ihr unter die-anachronistin.de. Dann haben wir noch das Café Noir Karlsruhe. Über das berichten wir auch immer mal wieder. Bei denen kann man zum einen Vorträge auch angucken und Audiomitschnitte, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Zum Beispiel ein Audiomitschnitt des Vortrags Wohlstand für alle, Kopins Theorie des kommunistischen Anarchismus. Der Seite auf jeden Fall von Café Noir findet ihr auf jeden Fall auch ein paar Vorträge, die ihr euch anhören könnt. Genau, soweit mal. Jetzt geht's weiter mit Musik. So, das war's dann auch schon wieder für den heutigen Sonntag und für diese Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr wurdet euch auch gut informiert. Es geht ja nicht, leider nicht immer nur um Spaß. Und nicht nur über Unterhaltung, aber auch. Ja, schönen Restsonntag und bis bald. Ja, kurz und schmerzlos. Bis bald. Thank you.